Die Giftschlangen. Hinter einem schmucken Bauernhaus im Schwarzwald. Zwei junge Mädchen liegen in Hängematten und schaukeln lustig hin und her. »Hier möchte ich immer bleiben. Bei euch ist es wunderschön«, so sagt das 14-jährige Jungmädel Inge aus Berlin zu ihrer Freundin Else. »Ihr auf dem Lande wisst ja gar nicht, wie gut ihr es habt. Ihr kennt nicht den Lärm der Straßenbahnen und Autos, kennt nicht den Ruß der Fabriken, kennt nicht das Hetzen und Jagen der Großstadt. Am meisten aber beneide ich euch um diesen herrlichen Ruheplatz. Hier kann man sich Kraft holen, selbst für die schwerste Zeit.« Inge schweigt und atmet tief die würzige Luft ein, die aus dem geheimnisvollen Walde herüberstreicht. Plötzlich fährt sie in die Höhe. »Du, Else, was ist denn das für ein großer Wurm, der vorne unter dem Baume liegt?« Else blickt hin. Sie erschrickt und flüstert. »Um Gottes Willen, das ist ja eine Kreuzotter, eine sehr giftige Schlange.« Inge lacht. »Ach, Unsinn! Das Tier sieht doch viel zu harmlos aus, als dass es giftig sein könnte. Sieh nur, wie müde und traurig sich die niedliche Schlange dahinwälzt. Sie hat ganz trübe Augen. Vielleicht ist sie gar krank. Du, wir müssen ihr helfen. Wenn wir ihr etwas zu trinken geben, dann...« Else fällt ihr erregt ins Wort. »Schweig! Du weißt ja gar nicht, was du redest. Das ist ja gerade das Gefährliche an dieser Schlange, dass sie so harmlos tut. Sie will uns nur täuschen. In Wirklichkeit aber ist sie eine heimtückische Mörderin, die sich unter der Maske eines harmlosen Wurmes an Tiere und Menschen heranschleicht und sie plötzlich mit dem Bisse ihres Giftzahnes verwundet und sogar tötet.« Inge kennt ihre Freundin Else und weiß, dass sie immer die Wahrheit sagt. Ein leichtes Schauern rinnt ihr über den Rücken. Eben will sie wieder eine Frage stellen, da macht Else plötzlich »Psst« und deutet zur Schlange hinüber. Die Mädchen schweigen und halten den Atem an. Drüben, ganz in der Nähe der Schlange, taucht auf einmal ein kleines Mäuschen auf. Arglos kommt es dahergetrippelt und sucht mit seinem Schnäuzchen nach Futter. Als die Schlange die Maus gewahrt, vollzieht sich bei ihr plötzlich eine Wandlung. Starr hebt sie den Kopf in die Höhe. Die Augen, die vorher so matt waren, füllen sich mit einem stechenden Glanze. Der ganze Schlangenkörper ist angespannt. Im halb geöffneten Maule der Otter bewegt sich aufgeregt die Zunge hin und her. Plötzlich geht ein Ruck durch ihren Körper. Mit unheimlicher Geschwindigkeit wirft sie den Kopf nach vorne, der Rachen öffnet sich und die Zähne bohren sich in den Körper der kleinen Maus. Das Gift dringt in das Blut des überraschten Tieres. Wenige Sekunden liegt die Maus tot am Boden. Wieder öffnet die Kreuzotter ihr Maul und verschlingt ihr Opfer mit Haut und Haaren. Dann kriecht sie müde und faul zurück und verschwindet schließlich im Gebüsch. Die Mädchen starren lange der Schlange nach. Dann aber springen sie von ihrer Hängematte und rennen so schnell sie können dem Bauernhause zu. »Was ist los mit euch?« so empfängt der Vater Elses die beiden Kinder. Aufgeregt erzählen sie ihm ihr Erlebnis. Der Bauer sagt kein Wort und hört mit aller Ruhe das wilde Durcheinander der Kinder an. Dann greift er nach seiner Tabakspfeife und zündet sie gemächlich an. »Setzt euch zu mir, Kinder«, sagt er, »ich werde euch das alles erklären.« Die drei sitzen um den blitzblank gescheuerten Tisch. Der Bauer bläst ein paar Mal den Rauch in die Luft und beginnt schließlich zu reden. »Also hört zu, Kinder, was ihr gesehen habt, war tatsächlich eine Kreuzotter. Sie ist giftig und für Tiere und Menschen gleich gefährlich. Solange sie kein Opfer wittert, tut sie ganz friedlich und harmlos. Ich kann es durchaus verstehen, wenn Inge glaubte, das Tier wäre nicht gefährlich. Aber merkt euch, den Schlangen darf man nie und nimmer trauen. Von dem Augenblick an nämlich, wo sie Beute wittern, da zeigen sie erst ihr wahres Gesicht. Mitleidlos fallen sie über das ahnungslose Tier her. Mit dem Bisse ihrer Zähne vergiften sie das Blut ihres Opfers.« »Ja, das arme Mäuschen ist auch gleich tot umgefallen«, rufen die Kinder dazwischen. »Richtig«, sagt der Bauer und tut wieder einen kräftigen Zug aus der Pfeife. Dann erzählt er weiter. »Wenn Menschen von einer Giftschlange gebissen werden, tritt allerdings der Tod nicht so schnell ein. Zuerst spüren sie nur eine langsame Ermüdung des Körpers, die Kräfte sinken, Schwindelanfälle folgen, der Blutdruck verändert sich, dann treten starke Blutungen aus Mund, Nase und Ohren ein. Während manche der Gebissenen bald darauf das Bewusstsein verlieren, müssen aber die meisten von ihnen unter fürchterlichen Schmerzen langsam dahinsterben. »Schrecklich«, stöhnt Inge aus Berlin, die heute zum ersten Mal eine Giftschlange gesehen hat, und dann fragt sie, »gibt es auch noch andere Giftschlangen außer der Kreuzotter?« Der Bauer nickt eifrig. »Giftschlangen gibt es in allen Farben und Größen. Giftschlangen gibt es in allen Ländern und Erdteilen. Die schön gezeichnete Sandotter in Italien aber ist genauso giftig wie die hässliche Puffotter in Afrika, die unruhige Hornviper in Arabien genauso wie die gemächlichere Klapperschlange in Mexiko, der unheimliche Buschmeister in Südamerika genauso wie die gefürchtete Lanzenschlange in Nordamerika. Sie sind und bleiben Giftschlangen. Sie sind und bleiben eine Gefahr für Menschen und Tiere. Damit ihr, Kinder, eine Vorstellung habt, wie zahlreich die Opfer der Giftschlangen sind, sage ich euch, dass allein in Indien in jedem Jahre, wohlgemerkt in jedem Jahre, durchschnittlich 20.000 Menschen durch den Biss von Giftschlangen sterben müssen. »Oh«, stöhnt Inge und schüttelt sich. »Und ich wollte mich der Giftschlange sogar annehmen, wollte sie füttern.« »Das wäre dir übel bekommen«, meint der Bauer und droht mit dem Finger. Dann berichtet er weiter. »Es gibt zwar zahlreiche Gelehrte und Forscher, die solche Giftschlangen in Gefangenschaft halten und pflegen, um sie zu beobachten. Diese Männer stellten fest, dass gefangene Giftschlangen oft monatelang so taten, als seien sie bereits völlig zahm geworden. Eines Tages aber bissen sie ihren Pfleger plötzlich in die Hand, in die gleiche Hand, die sie zärtlich streicheln wollte. So mancher Forscher hat auf diese Weise schon sein Leben verloren.« »Furchtbar«, ruft Else und fragt schließlich, »du Vater, gibt es denn kein Mittel, um sich vor diesen Tieren schützen zu können?«